Meine Damen und Herren, Sie hören heute Der Zau Aun von Helda Jurin. Bearbeitung und Regie Werner Klein. Die klassische Stätte von Bildung und Erz. Die Schuh. Die Schuh. Die sind mir zu klein, da passe ich nicht rein. Rucknicku, wem drückt der Schuh? Herrschaften, treten Sie näher! Die Schüler haben das Recht, einen Schülerausweis zu erhalten. Als die klassische Stätte von... Der Bestockungsgrad ist von großer Bedeutung für die Wüchsigkeit... Von hier bis da so... Das sieht ja ähnlich. Mach nur so weiter. Die klassische Stätte von... Heiko hat in der letzten Stunde gefehlt, Herr Fangmeier. Ulrike, halt du dich da raus! Von... Na? Fehlen dir wieder die Worte? Von der Grausamkeit und Gnade und ob es besser sei, gefürchtet als geliebt zu werden. Liebe Eltern, die Eltern haben das Recht, sehr geehrte, liebe Eltern, haben das Recht, die Pflegschaft. Werden Sie hiermit herzlich eingeladen? Freue ich mich ganz besonders, dass Sie trotz der außergewöhnlichen Witterung so zahlreich zur heutigen Aspausenzeich. Irgendwo muss ja mal Schluss! Mach mal Pause! Die Schüler haben das Recht. Die Eltern haben das Recht. Das muss ja mal alles in Grenzen bleiben. Rucke die Kuh, der Hund bellt immer zu. Um die Grenzen zu sichern, zog Karl der... Für Jahr, Frankreich eroberte friedlich der Karl die angrenzenden Gebiete. Um die Grenzen zu sichern. Man führet Kriege zur Verteidigung. Und diese sind ohne Widerrede die allergerechtesten. Frank, halt den Mund! Daraus ergibt sich die Aufgabe, die Schüler zu mündigen Bürgern. Herr Uwe, red nicht dauernd dazwischen. Die Aufgabe, die Schüler zu mündigen Bürgern heranzubieten. Schuh. Die Schuh. Sind abgewetzt und krumm und schief gelaufen. Rucke die Kuh, wo sind meine neuen Schuh? Die klassische geht aus dem griechischen Altertum hervor und bedeutet ursprünglich Muße und... Ihr stellt sofort das Gedudel ab! Wo sind wir denn hier? Wer hat euch überhaupt erlaubt, auf eigenen Beinen zu stehen? Schon wahr, es muss alles in Grenzen bleiben. Die Schüler sollen stabil gebaut, unempfindlich und abwaschbar. Wie das Gemeinwesen. Schon wahr. Der Lehrkörper. Das höhere Schulwesen. Hört mal eben. Nur noch eine kurze Mitteilung, die euch sicher traurig stimmen wird. Heute fällt die letzte Stunde aus. Tschüss. Quod erat demonstrat. Im Grunde müssen uns die Schüler dankbar sein. Schafft die Schule ab! Kriege zur Verteidigung. Und diese sind ohne Widerrede. Wenn du zum Teufel gehst, vergiss die. Nicht. Die Verwaltung ist doch nur die Fortsetzung des... Mit anderen Mitteln. Vogelfriss oder die Schüler sollen... Lernzielorientiert. Feindzielbestimmt. Die Exerziermethode war so erfolgreich, dass die Truppen an der Front mit der gleichen Präzision 6 Schuss pro Minute abfeuerten wie im Manöver. Und somit ist der Wiesen... Curriculum-Revision bleibt ein permanenter Prozess. Die Schüler sollen... stabil gebaut, unempfindlich und abwaschen. Die Übernahme der Folgen industrieller Inwertsetzung in die... Die Schüler sollen... Die Schüler sollen... Die Schüler sollen... Die Schüler sollen... Die Schüler sollen... Angeschnallt am Sicherheitsgurt. Im Laufstall? Im Sicherheitslaufgitter. Im Familienalbum. Ei, gucke, da wird das Söhnchen verwöhnt. Im Laufstellchen. 110 mal 72 Zentimeter. Sie packte ihn und steckte ihn in einen kleinen Stall. Und wie er da aufwachte, war er von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühner einsperrt. Und konnte nur ein paar Schritte... Ei, gucke doch nur, was für ein herzliches Kerlchen. Im Keller ist es duster, da wohnt ein armer Schuh. Ein armer Schubiak. Das Gemeinwesen... Das geht Ihnen feuchten Kehricht an. Kehrt mit groben Besen. Den Schurmur in den Keller. Wenn's geht etwas schneller, Dieter! Was fangst du da rum? Wir brauchen die Leistungsschuhe. Und wer steht, dass er nicht falle? Wir brauchen Sicherheit. Schauen Sie mal, dieses Sicherheitslaufgitter hier ist nach neuesten Erkenntnissen mit großem Panoramafenster, mit großem Panoramafenster, mit großem Panoramafenster. Auf Wunsch, aber auch mit dunklen Edelholzfenstern lieferbar. Das engmaschige Spezialgitter und sehen Sie mal die stabilen Grifflöcher. Einfach unverwüstlich. Dabei unempfindlich und abwaschbar. Vor allem aber verletzungssicher. Der Boden, ja, fühlen Sie mal, Schaumstoff gepolstert. Das ist wirklich erste Wahl. Und wie gesagt, das Neueste am Markt. Schauen Sie mal, dieses Sicherheitslaufgitter hier ist nach den neuesten Erkenntnissen, Laufgitter, das. Meist aus einem Boden und einem Gitter bestehendes Gestell, in dem kleine Kinder das Gemeinwesen. Schon wahr. Gestell, in dem kleine Kinder umherlaufen. Von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühnlein. 110 mal 72 Zentimeter. Und konnte nur ein paar Schritt. Hier sitz ich und schwitz ich, eine Maus kommt dann la. Sitz! Sitz! Machst du Sitz? Ja, brav so. Iris ist sitzen geblieben, arme Iris. Nicht ausreichende Leistungen in einem wissenschaftlichen Fach gefährden das Gemeinwesen. Wir brauchen die Leistungsschule. Die Schüler sollen lernen. Es geht etwas schneller. Rucke die Kuh und raus bist du. Arme Iris. Die Schlechten ins Köpfchen. Und Tischlein deck dich mit Knüppel aus dem Sack. Die herrliche Gewalt. Ein altes deutsches Gewohnheitsrecht. Ein deutscher Schäferhund ist Zucht und Zähmung. Rassezücht. Und Züchtigung. Komm her, Beppo. Sitz. Ein Sitzling. Sie wiederholt die Klasse 7 zum ersten Mal. Die dreht ihre Ehrenrunde genau wie ihre Geschwister. Aber ich bitte Sie. Also wissen Sie, Herr Kollege, in der Familie hat das eine lange Tradition. Ja, das sagen Sie. Es wird ihr aber gut. Arme Iris. Die wir als Kinder oder Schüler bezeichnen. Und in die Schuhe. Ich schicke sie in die Schuhwichse. Mami muss putzen und Anne spielt so lange im Ställchen, gell? Nein. Einfach nein. Unverwüstlich. Die stabilen Grifflöcher und... Die Bedienung, schauen Sie mal, das ist ein Kinderspiel. Gitterhöhe 70 Zentimeter. Die Sicherheit ist gewährleistet. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit können Sie Ihr Kind nächste Woche wieder abholen. In zwei Wochen wieder. In einem Monat wieder abholen. In einem Jahr. Gitter. Sicher ist sicher. 70 Zentimeter hoch. 2 Meter. 5 Meter. Hochsicher ist hochsicher. Das Gemeinwesen ist gewährleistet. Der Zaun ist der Zaun. Nein, Schuh. Muss Schuh bleiben. Es muss alles in Grenzen bleiben. Legte er Marken an, die er sichern ließ? Wo, in Dänemark? Nein, nie gehört. Modellschuh. Gibt es genug? Sie können sich ja versetzen. Oder auswandern. Lassen Sie mal die Kirche im Dom. Die sind mir viel zu klein. Was darf's denn sein? Ein Jäger? Zaun. Oder ein ganz schlichter Zaun. Weiden? Mit Stacheldraht erfüllt er immer seinen Zweck. Eine elektrische Anlage ist selbstverständlich wirksamer. So ein rustikales Muster ist jetzt Mode. Oder soll's vielleicht etwas Lebendiges sein? Eine Dornenhecke oder... Der Bestockungsgrad ist von großer Bedeutung für die Wüchsigkeit. Eine Angst? Eine Schand. Eine Wand. Ein Wall und ein Graben umgaben... Eine Umzäunung. 2 Meter hoch. Um die Grenzen zu sichern. Die Sachsen bedrängen seit langem die... Anne, okay? Ich dachte bei Anke. Nee, das taugt doch nicht. In Ankes Bude ist man immer so gequetscht. Und die Alte ist immer so grantig. Günstig, okay. Hast du schon gehört? Es soll ein Zaun um den Schulhof gebaut werden. Ach Quatsch, wer sagt denn sowas? Damit können wir den Tagesordnungspunkt Alarmproben. Ja, ja, ja. Für jede Klasse sind Fluchtwege festzulegen und von Hindernissen freizuhalten. Und kommen zu Punkt 3, 4, ein Lied. Ach, was? Der Tagesordnung Umgrenzung des Schulhofes. Es gibt Kriege aus Vorsicht. Und ein Fürst tut weislich, wenn er einen solchen anfängt. Lassen Sie mich vorab etwas dazu sagen. Er rückte vor bis... Rucke die Kuh. Und weiter bis... Blut ist im Schuh. Ist es wahr, dass wir einen... Lassen Sie mich vorab etwas dazu... Der Zaun ist der Zaun. Schon vor... 1000 Jahren. Michael stört dauernd den Unterricht. Schon vor 200 Jahren. Und widersetzt sich den Anweisungen der Lehrerin. Schon vor 2 Jahren wurde deutlich... dass die fehlende Schulhofeinfriedung Probleme mit sich bringt. Wer aber seine Aufsichtspflicht ernst genommen und beobachtet hat, was am Nordrand des... Chinesischen Reiches! Michael, ich warne dich! Am Nordrand des... Römischen Reiches? Frank, für dich gilt das Gleiche! Am Nordrand des... Frankischen Reiches! Michael, jetzt reicht's! Täglich geschah, wird die Notwendigkeit einer Abgrenzung schon aus Sicherheitsgründen... Die Grenze zwischen uns und den Sachsen verlief fast überall in der Ebene. Ja, sie hat ihre Gedanken auf ganz woanders. Katrin, pass auf! Der Schüler hat die Pflicht, die Anordnungen des Lehrers zu be... Die Soldaten sollten zum Vorbild... Du träumst ja schon wieder, Katrin! Ich sah zum Fenster hinaus, auf Häuser und Bäume. Auf dunkle Bäume und helle Häuser. Es war ein Licht wie an klaren Tagen im Frühjahr, wenn die Sonne scheint. Hinter der lebenden Grafik der Zweige, die leuchtenden Fassaden, baumhoch und hell. Die Bäume standen um die Häuser wie Eichen um ein altes Gehöft. Über der Stadt im Park aber lag der Glanz des Neuen. Beim Gedanken an die Menschen, die hier in diesem Licht zu Hause waren, die diese Stadt der Bäume gebaut hatten, träumte ich wirkliche Tränen und sah nicht die Gesichter. Katrin, wenn du dich nicht besserst, sehe ich schwarz. Von nix kommt nix. Träume sind... Bäume sind... ausschweifende Fantasie, würde ich sagen. Die Schuh... Die Schuh! Endlich auch noch Zeit! Schuhriegerei. Zu Anfang? Zwangfang. Langsam noch einmal. Zu Anfang? Zwangfang. Hör mir mal ganz genau zu und sprich mir nach. Zu Anfang? Zwangfang. War Muße, nicht der Müßiggang. Ja. Wir können von Glück sagen, allerdings, dass sich bis heute kein Unfall ereignet hat, wenn ihren Weg abkürzende Mopedfahrer verbotswidrig über den Pausenhof. Als Schulleiter... Dem Schulleiter obliegt die Durchführung der Unfallverhütung. Ja, so geht's. Trage doch ich nicht die Verantwortung für die Sicherheit und... Ja, wir doch alle den Schulträger wiederholt darauf hingewiesen... Ja, so ist es. Darauf hingewiesen... Somit ist erwiesen, dass... ...zum Schutze der Schüler etwas getan werden. Na endlich. Voll zärtlicher Sorge. Würde ich sagen. Von nix kommt nix. Ist die stärkste Fraktion an mich herangetreten... Dies erfordert... eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit dem Angebot für die Neugestaltung des Schulhofgeländes zum Spielhof ausreichend Mittel bereit zu... Eine Vorlage liegt vor. Als erstes wird die Einfriedung des Pausenhofes in Angriff genommen. Von einem brutalen Gewaltpolitiker wie Hitler unterscheidet, ist sein... Mit Befremden habe ich zur Kenntnis genommen, dass in manchen Klassen Befragungen die besagte Hochumgebung abgehalten wird. Lassen Sie mich vorab dazu etwas sagen. Es muss alles in Grenzen bleiben. Die beschlossene Einfriedung ist keine Frage, über die mehrheitlich abzustimmen wäre. Schon wahr. Erst recht nicht unter Schülern. Die Schüler haben das Recht, einen Ausweis zu... Er hielt seinen Zorn im Zaum. Die Schulhofsicherung ist, das ist hoffentlich unumstritten, eine längst überfällige Notwendigkeit. Ohne sie ist die Aufsicht nicht gewährt. Nach seinem Regierungsantritt brach Friedrich der... ...schen Kriege vom... Es war eine Verteidigung in Form eines zuvorkommenden Angriffs. Wenn Sie in Ihrer Klasse einen Wettbewerb über die künftige Ausgestaltung der inneren Spielhoffläche abhalten, wie es Kollegin Finger... Natürlich nichts dagegen anzuwenden. Die Aufsicht. Die Pflicht. Die Sicherheit. Die Notwendigkeit. Die Verantwortung. Die Gefahr. Was soll der Schmarrn? Ich bin dagegen. Die Aufsichtspflicht gebietet. Die Notwendigkeit besteht. Die Sicherheit muss gewährleisten. Beifuß, kommst du her, Beppo? Sitz! Alles geschah mit einer Zwangsläufigkeit, über die man nur staunen könnte. Um das einmal klarzustellen, ich habe mit der Schülerbefragung nicht angefangen. Zwangfang! Die Schüler kamen ganz von selbst mit Fragen. Ist das wirklich wahr? Was für ein Jägerzaun? Nee, ein Fängerzaun, ist doch klar. Die haben sie wohl nicht mehr alle. Warum das denn? Die anderen Schulen, die ich kenne, haben doch auch keinen. Warum denn immer wir? So was Blödes. Mir war nicht bekannt, dass die Befragung nicht statthaft. Die sind mir zu klein, da passe ich. Die Schuh! Nach neuesten Erkenntnissen? Der Menschenzoo. Ein Affenzahn. Da komme ich mir ja wie in einem Käfig vor. Der Zaun des Zaunes, dem Zaune, den Zaun, die Zäune der Zäune. Sehr gut, Dirk. Umgestellter Linkshänder. Zeitweises Daumenlutschen. Gleichbleibende Leistungen in der Wortbeugung. Wir brauchen nun mal die Leistungsschuhe. Wir brauchen Sicherheit. Ein Stahlgewitter. Ein Stahlgitter von 2 Meter Höhe. Stabil gebaut, unempfindlich und abwaschbar. Lassen Sie mich vorab etwas dazu. Seine Kriegsführung ist eine angriffsweise geführte Defensive, würde ich sagen. Nicole, lass das reden. Und wer in diesem Zusammenhang von Gefängnis redet, der sollte einmal gründlich nachlesen. Deshalb trägt er ja auch den Ehrentitel Karl... Der Gründliche. Man spricht von 40.000 Sachsen. Legte er Marken an, um die Grenzen zu sichern. Die Soldaten sollten zum Vorbild werden. Gehorsam, bedürfnislos, pünktlich und pflichtbewusst. Wer es zum Unteroffizier gebracht hatte, konnte als Invalide oder im Alter eine kleine Beamtenstelle bekommen, zum Beispiel als Lehrer. Beim Betreten des Staates des Friedrich, der mir wie eine einzige große Wachstube erschien, fühlte ich, wie sich in mir der Abscheu vor dem ruchlosen Soldatenhandwerk verdoppelte und verdreifachte. Später verließ ich die große Kaserne Preußen mit gebührendem Abscheu. Dagmar, ich habe dich nicht gefragt. Schriftlich vorlag, erfolgte die öffentliche Ausschreibung und daraufhin die Annahme des günstigsten Angebots. Wie schaut denn das aus? Da komme ich mir vor wie in einem Käfig. Von einem Gitter umschlossen, wie man junge Hühnlein einsperrt. Es sind zwei Tore geplant. Ein großes und ein kleines. Das große entspricht den Sicherheitsvorschriften, damit notfalls ein großes Löschfahrzeug hofseitig nah heran spritzen kann. Das kleine Tor an der Nordecke ist vor der ersten, würde ich sagen, nach der fünften Stunde geöffnet. Ja, so. Den Schließdienst macht der Hausmeister. Ich persönlich finde den nicht schlecht und wäre froh, wenn ich eine so gute Umgrenzung für mein Gartengrundstück... 2 Meter hoch. Hast du schon gehört? Wer sagt denn das? Mal abgesehen von der Kostenfrage... Des günstigen Angebots. Und mal abgesehen vom persönlichen Geschmack... Die Schüler sollen endlich mal... Wieder Disziplin. ...an der Front mit der gleichen Präzision wie im Manöver. So was Blödes. Sie kennen die Klagen des Villenbesitzers über unerwünschte Schülerbesuche auf seinem Gartengrundstück. Noch waren die Grenzen ungesichert. Die Schüler entziehen sich der Aufsicht. Das geht doch nicht. Die Schüler sollen endlich mal kommunikative Kompetenz gewinnen. Ein Zaun, eines Zaunes, einem Zaun, ein Zaun. Einen Zaun. Im ersten Fall heißt es, ein Zaun ist schön. Im vierten Fall aber, wir bauen einen Zaun. Noch einmal. Ein Zaun, eines Zaunes, einen Zaun, eine Zäune, einer Zäune. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Schwere Unzulänglichkeiten in der Wortbeugung. Ein Fürst soll den Krieg freilich nicht bloß mit Hilfsvölkern führen. Silke, wenn du nicht sofort dein Zimmer aufräumst, schmeiß ich alles in den Müll. Damit kommen wir zu Punkt 3, 4. Wir wollen keine Zaun. Der Tagesordnung... Die schulische Ordnung. Die Schüler sollen... Wieder Disziplin. Nach der letzten Stunde ist der Klassenraum vom jeweiligen Fachlehrer zu verschließen. Aus gegebenem Anlass erinnere ich an den Konferenzbeschluss, mit dem wir dem Hausmeister den Schließdienst zweckmäßigerweise ersparen. Damit ist der Punkt abgeschlossen. Hello. kommen zum Punkt verschieden. Kinder, seid doch mal etwas leiser. Oh, entschuldigen Sie, Frau Klopstock. Ich kam zufällig vorbei und dachte, es wäre kein Lehrer in der Klasse. Entschuldigen. Aber das geht doch nicht. Diesem Treiben muss ein Riegel vorgeschoben werden. Wenn wir uns keiner Pflichtverletzung schuldig machen wollen. Was ihn von einem brutalen Gewaltpolitiker wie Hitler unterscheidet? Und steckt er den eisernen Riegel vor? Zum Thema Schülerverhalten und die Ordnung im Hause. Das Rauchen im benachbarten Garten und auf den Toiletten ist so ein Punkt. Die zur ständigen Einrichtung gewordene Lauferei zum nächsten Laden erfolgt ausschließlich über die Nordflanke. Wie leicht kann da was passieren? Wir können von Glück sagen. Der Zaun ist der Zaun auf. Denn ich meine, im Grunde müssen uns die Schüler dankbar sein für den Zaun. Friedrich der Karl war überzeugt, dass das Volk aus passiven Untertanen bestand, die zum Besseren gezwungen werden müssen. Müssen uns die Schüler dankbar sein. Ja. Besonders diejenigen, die schon ein volles Konto. Sie werden daran gehindert, davor bewahrt, möchte ich mal sagen. Lassen Sie mich vorab etwas dazu. Ja, also. Möchte ich mal sagen, dass. Das Maß zum Überlaufen. Es muss sich alles in Grenzen halten. Ohne Disziplin geht es nicht. In meiner Klasse können Sie eine Stecknadel fallen hören. Dagmar, musst du wieder deine Bedenken anmelden? Los, los, meine Herrschaften, umschalten! Wir haben jetzt Deutsch, nicht Politik. Friedrich der. Überrumpelte Sachsen, dessen Grenzen nur 7 Meilen entfernt. Um die Grenzen zu sichern, zog Karl der Gründliche Jahr für Jahr in das Gebiet der Engern, eroberte die Eresburg und zerstörte das Hauptheiligtum. Um die Grenzen zu sichern. Man führt Kriege zur Verteidigung. Ein solcher Hinweis braucht für dasselbe Fach nicht wiederholt zu werden. Alles hat seine. Damit kämen wir zu Punkt 3.4 der Tagesordnung, die Hofeinfriedung. Der Zaun. Der Zaun! Ein deutsches Qualitätsfabrikat. Ein Sicherheitslaufgitter. Verletzungssicher. Die Gesunderhaltung der Schüler ist die Voraussetzung für das Zusammenleben in der Schule. Der Bestockungsgrad ist von großer Bedeutung für die Wüchsigkeit. Michael, renn nicht dauernd durch die Klasse! Durch die Ziersträucher in die Birnbäume. Durch die Tür zum Lehrertrakt. Lassen Sie mich vorab etwas dazu. Sie haben einen Anspruch auf ungestörte Pausen. Ich erhoffe mir eine wesentliche Besserung von dem Knauf, der außen an der Tür zum Lehrerbereich die Klinke ersetzen wird. Herfried, das Monotoniegesetz bitte. Ich greife vor auf den Tagesordnungspunkt 4. 3, wenn ich sage, dass es die Hausaufsicht nach der Fertigstellung der Außentoiletten leichter haben wird. Sie können dann in den Pausen die Außentüren verschließen. Die Schüler haben das Recht, einen Schülerausweis zu... Lassen Sie mich vorab... Es hat leider ganz unnötigen Ärger gegeben. Nein, ich lasse mir durch solche albernen Parolen mein Konzept nicht verderben. Durch gezielte Störaktionen ist die planmäßige Errichtung der Einfriedungsanlage ganz unnötig verzögert worden. Friedrich der... überzeugt, dass das Volk aus passiven Untertanen besteht. Die allgemeine Schulpflicht verordnet wurde. Aus dem noch weichen Zement die Metallstutzen gerissen, die Schlüssel zum großen Tor noch ungebraucht gestohlen, der... Zwangfang. Zauberauen. Zertrampelt. Zertreten. Zertrümmert. Zerknickt. Schon klar, dass diesem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden muss. Die Schüler haben das Recht. Das Gemeinwesen hat natürlich ein Anrecht. Ordnungsmaßnahmen dienen dem Schutz der... Ordo. Ohne Anerkennung einer höchsten Autorität nicht zu denken. Gerd, das geht so in Ordnung. Die Sachlage ist eindeutig. Sie kennen den Sachverhalt. Mit großem Panoramafenster. Wer sagt denn, dass unsere Schüler... Der Zaun ist der Zaun. Zaun! Ich habe doch lediglich sagen wollen, ich werde doch noch das Recht haben, meine Haltung. Das Schloss im großen Tor musste erneuert werden. Die Baufirma eine Extraschicht fahren. Um den weiteren Gang der Arbeiten zu sichern, schickte die Stadt 3 Mann vom städtischen Bauhof als Bewacher. Dies erfordert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aus verständlicher Verärgerung kommt ihr das mal an, Herr? Wächter, 3 Schritte zurück, los, Wächter! Hilfe, die Holocauster kommt. Pass auf, Biggie, der beißt. Haut los, Abi, ihr habt ja nichts zu suchen. Hier sitze ich und schwitze ich und wenn die Maus kommt, dann lach. Zurück, oder es passiert was, verdammte Görn. Nimmt der dauernde Kleinkrieg in den Grenzgebieten ernstere Formen an? Als reguläre Truppen eintreffen? Schon nichts kaputt. Wir gucken nur. Du haust hier sofort ab, sag ich dir. Ihr habt schon genug Scheiß gebaut. Na, nun wird's bald. 3 Schritte, habe ich gesagt. Das fällt Ihnen ein. Halt die Klappe, sonst kriegst du noch was drauf. Fritz, hier will einer frech werden. Was soll das? Lass ihn mich los. Ganz ruhig, Junge. Komm, was erzählst du jetzt hier direkt? Der würde schon was erzählen. Lass mal, Fritz, ich mach das schon. Da hinten sind sie doch schon wieder. Der Schüler ist insbesondere verpflichtet, die schulischen Anlagen, Einrichtungen und Gegenstände pfleglich zu beharren. Wer sagt denn, dass es unsere Schüler war? Was die Stadt infolge der Störaktionen an zusätzlichen Mitteln aufwenden muss, geht uns natürlich als Zuschuss für die Neugestaltung des Hofes verloren. Schöne Aussichten. Asphalt mit Draht drumherum. Alles hat seine Grenzen. Wer in dem Zusammenhang von Bestrafung redet, der sollte einmal ganz abgesehen vom persönlichen Geschmack... Die angesetzten Haushaltsmittel sind nun einmal begrenzt und dürfen nicht überschritten. Der findet ihn nicht schlecht und wäre froh, du. Das musst du dir mal vorstellen. Ich habe es selbst gehört, dass er sagte, er wäre froh mit... Zaumzeug. Hilfe, die Holocauster kommen. Ei, ihr lieben Kinder, kommt nur herein. Ihr sollt's gut haben. Schuh macht frei. Das Monotoniegesetz, bitte. Macht frei. Frei. Im Grunde müssen uns die Schüler dankbar sein. Kennt ihr die Geschichte der Inuit, der Leute in der Eiswüste von Grönland und Kanada? Sie waren arm. Ihr einziger Besitz ein paar Hunde, ein Schlitten, ein Messer. Aber sie konnten leben im ewigen Schnee. Überleben in der lebensfeindlichen Polarnacht. Im dunklen Iglu verkürzten sie die Zeit des Wartens auf das Licht mit Geschichten, die sie darum Winternachtsverkürzer nannten. Wir Abendländer brachten den Inuit den Draht. Zaun! Und das Licht aus dem Draht. Zaun! Seitdem können sie nicht mehr leben im ewigen Schnee. Nicht ertragen die lange Nacht. Ich wäre froh, wenn ich eine so gute... Ein deutsches Qualitätsfabrikat. Die Sicherheit ist gewährleistet. Ein deutsches Kinderzwinger. Ein Kinderzimmer, verstehe ich Sie recht? Ein deutsches Kinderzwinger. Sie nicht meinen Kinderzimmer? Ja, so Klassezwinger, aber deutsches Kinderzwinger hat wenig Platz. Mehr so eine Hundezwinger. Habe ich so gelesen. 2 Quadratmeter oder nicht mal. Ah, jetzt verstehe ich. Ich Sie verstehen. Ja, Sie meinen ein Laufstellchen. Ja, natürlich, das können Sie sich gerne einmal ansehen. Schauen Sie mal, dieses Sicherheitslaufgitter hier ist nach neuesten Erkenntnissen... Ihr lieben Kinderlein, kommt nur herein. Ihr sollt es gut haben. Silke, wenn du nicht sofort dein Zimmer aufräumst, schmeiß ich... Beeilung. Husch, raus mit euch! Nun, ganz bald, los, los, Leute! Etwas zügiger! Macht, dass ihr rauskommt, aber ein bisschen Galli. Gelesen. 2 Quadratmeter oder nicht mal. Der Bestockungsgrad ist von großer Bedeutung für die Wüchsigkeit. Der Klassenraum ist kein Tummelplatz für Tobsüchtige. Ingo und Ralf, ihr meldet euch gleich nach der Stunde bei mir. Michael, was siehst du da noch rum? Sitz! Dort steckt ein Bruder in einem Stall. Den will ich erst fett machen. Und wenn er fett ist, dann will ich ihn essen. Zu mündigen Bürgern! Habe ich so gehört, nur 2 Minuten sprechen in einer Woche. Sag mal, meine Geduld hat nun ihre Grenzen erreicht. Alles hat nun mal seine Grenzen. Die Klasse ist schließlich keine Quasselbude. Die Schüler sollten das Recht haben, einen Schüler... Wir brauchen die Befreiung vom unersättlichen Sprechzwang. Die Schüler des Pythagoras lernten zuerst schweigen. Etwa im Sprachunterricht? Habe ich so gehört. Sie haben 2 Minuten in einer Woche. Gesetz 8. Wenn einer hinfort grenzenlos sich ausreden will, der soll des Stranges sterben. Horch, Beppo, horch! So eine Hundezwinge. Damit kommen wir zu Punkt 6 der Tagesordnung, die Toilettenanlagen. Ich bin jedenfalls nicht bereit, noch länger mit anzusehen, wie der Wolfgang absolut untätig dasetzt. Ich will euch mal was sagen. Die Klasse ist kein Wartesaal. Sitzstein. Nach neuesten Erkenntnissen? Lassen Sie mich vorab, auch mit Rücksicht auf die älteren Kollegen unter uns. Die Anredeform im Deutschen heißt... Du, deiner, dir, dich. Ist mir zu Ohren gekommen... Euch. Es in einigen Klassen die Kollegen hinnehmen, von Schülern geduzt zu werden. Mit Rücksicht auf. In Hinblick auf... Bitte die höfliche Anrede im Deutschen. Sie, IrrerInnen, Sie. Neulich kommt so ein kleiner Knirps aus der 5 auf mich zu und fragt, wo ist Hans? Ist Hans im Lehrerzimmer? Aber nein, es geht wirklich zu weit. Wir müssen den Schülern schon Grenzen setzen, mit Rücksicht auf. In Hinsicht auf. All in all, it's just a das mal ganz klar und unmissverständlich zu sagen, Wolfgang. Dein Betragen gefällt mir schon lange nicht. Mitarbeit gleich null. Mündlich sechs, absolut sechs. Michael macht, was ihm gerade einfällt. Man kann ihm sagen, was man will. Mir gefällt an Ihnen auch einiges nicht. Was soll das heißen? Wenn du etwas gegen mich vorzubringen hast, bitte. Aber dann klipp und klar. Ich dulde keine Unterstellung. Gesetz 11. Wenn einer dem Herrn König die Treue bricht, der soll des Stranges. Wenn wir nun alle an einem Strang ziehen. Und dann wurde er regelrecht ausfällig. Warf nur so mit unflätigen Ausdrücken um sich. Das habe ich mir natürlich nicht bieten lassen. Michael hat heute wieder die Mitarbeit verweigert. Ich habe ihn eingetragen. Wenn meine Soldaten nachdenken täten, dann bleibt kein einziger von ihnen in Reih und Glied. Verweigert ein Schüler die Leistung, so wird dies wie eine ungenügende Leis. Wir brauchen die Leis. Wir sind die Leis. Marion kaut pausenlos Kaugummi. Jetzt reicht's mir, Wolfgang. Du kommst sofort mit runter zum Direktor. Tja, null minus. Unaufmerksam, undiszipliniert, störend, mein Lieber. Michael, man spuckt nicht durchs Fenster. Damit kommen wir zu Punkt 3, Punkt 3 der Tagesordnung. Ja. Ordnungsmaßnahmen gegen... Ich war's leid mit Ingo und bin mit ihm zum Herrn Wolf runter. Es war einfach kein Unterricht mehr möglich. Mit Herrn Wolfs Zustimmung wurde Wolfgang aus dem Unterricht entlassen. Fristlos. Einziger Punkt dieser Dienstbesprechung, wie Sie dem Anschlag entnommen haben, ist die Ordnung in der Schule. Frau Jäger, was schlagen Sie als Klassenleiterin vor? Wenn wir alle an einem Strang... Die Schülerin wegen Nichtbefolgen einer Anweisung für eine Woche vom Unterricht auszuschließen. Gute Nacht. Guten Abend. Soldaten sollen zum Vorbild werden. Gehorsam, bedürfnislos, pünktlich und pflichtbetrunken. Wie es um die Ordnung in diesem Hause bestellt ist, darauf wirft der jüngste Vorfall ein Schlaglicht. Die unerfreuliche Vorgeschichte ist Ihnen bekannt. Das Sicherheitslaufgitter. Die Schuh! Die Schuh! Nach neuesten Erkenntnissen lag der endlich fertiggestellte am Morgen am Boden. Wiederum mutwillig zerrt. Sie haben den Zaun zerzaust. Zersetzt, zerstückelt, zerschmissen. Auf dem Gartengelände hinter der Villa das ausgehängte Tor. Vandalisch zerhauen. Aus den Angeln. Durch die Ziersträucher. In die Birnbäume. Damit ist endgültig die Grenze des Erträglichen. Der Zaun ist der Zaun. Fazit: Der Etat ist erschöpft. Er hat Michael richtig fester an den Ohren gezogen. Aus gegebenem Anlass. Ja, verständliche Verärgerung. Die Erziehung beginnt beim Grüßen. Morning, girls and boys. Morning, Sir. Ich meine, das trägt wesentlich dazu bei. Die Sicherheit ist gewährleistet. Mit Rücksicht auf den Inneren. Was waren das für Zeiten, in denen ein Gespräch über Bäume noch ein Schweigen über Untaten war? In unseren Breiten wachsen sie in Altersklassen heran, geschont und umzäunt, ausgedünnt von Zeit zu Zeit und vom kranken Schwachholz befreit. Wenn die Sprösslinge sich emporgedrängt haben zu beachtlichem Starkholz, Stamm an Stamm, hören sie stumm die Bestimmung. Kiepsatz laut Hauungsplan. Und dann, nach dem Kahlschlag, folgt die periodische Erneuerung, die sogenannte Wiederaufforstung. Also müssen wir leben ohne den Trost der Bäume. Ordnungsmaßnahmen dienen der Aufrechterhaltung der Gewährleistung der Sicherheit. Ich schlage einen strengen Verweis für gegen Michael vor. In dergleichen Fällen wird es wahr, was sonst so widersinnig klingt, dass ein guter Krieg einen guten Frieden mache. Weiß jemand von euch, was mit Wolfgang ist? Er fehlt schon eine Woche, sehe ich. Ich habe ihn in der Stadt gesehen. Ist er nicht krank? Er sagt, er hat keinen Bock mehr. Er kennt seine Grenzen nicht. Heute ist er wieder eine Stunde später gekommen. Daten sollen zum Nachbild werden. Punkt für Punkt. Daten sollen zum Nachbild werden. Punkt für Punkt. Was schlagen Sie als Kursleiter für eine Ordnungsmaßnahme vor? Ich habe gehört, der Schüler soll abhängig sein. Rauschgift und... Was schlagen Sie vor, um den Schüler in seine Grenzen zu... Er sagt, er hat keinen Bock mehr. Jedenfalls abhängig, das sieht man doch. Heroin. Bleibt die Androhung der Verweisung von der Schule. Von der Schule. Die Platte hat einen Sprung. Prost, auf die Ferien. Na gut, wenn Sie auch einen mittrinken. Sollte das eine Frage sein, so war ich nicht gemeint. Der Zaun ist fertig. Wir sind fertig. Und die Schüler. Sie alle zum neuen Schuljahr und die gleiche vertrauensvolle Zusammenarbeit wie die kleinen Störungen durch das gegenwärtig stattfindende Manöver nehmen wir gerne in Kauf, wo es um unser aller Sicherheit Der Zauaun von Helda Jurin. Es sprachen Karin Buchali, Susanne von Medway, Elisabeth Opitz, Evstathios Sakayanis, Mircea Krishan, Bodo Primus, Helge Heinold, Frank Schuster, Alf Marholm, Michael Thomas, Hans-Joachim Kretsch, Ursula von Reibnitz, Eva Garg, Alwin Joachim Meyer, Kurt Bock, Per Augustinski, Jan Mehrländer, Fabian Körner, Ulrich Burkhardt, Birgit Mehrländer und Karina Dürr. Technische Realisation Franz-Peter Esser und Christiane Preckel. Regieassistenz hatte Christoph Pragua. Die Regie hatte Werner Klein. Das war eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1981. Redaktion Wolfgang Schiffer.